Schon vor dem Besuch des Premierministers wurde über die Qualität der besonderen Beziehungen zwischen London und Washington spekuliert. Zwar ist Gordon Brown nach dem Amtsantritt von Barack Obama der erste europäische Regierungschef in Washington, aber war nicht schon der japanische Regierungschef Taro Aso dort gewesen? Und warum besuchte Außenministerin Hillary Clinton Asien auf ihrer ersten Auslandsreise? Selbst kleine Gesten wie der Austausch einer Winston-Churchill-Büste durch eine Darstellung Abraham Lincolns im Oval Office wurden vermerkt. Die enge Freundschaft zwischen George Bush und Tony Blair im Gedächtnis wurde der amerikanische Präsident nach dem Stellenwert der bilateralen Beziehungen gefragt. Barack Obama verwies auf die gemeinsame Sprache, die Kultur, das Rechtssystem. Rest assured that the relationship is not only special and strong, but will only get stronger as time goes on. Seien Sie versichert, diese besondere Beziehung wird mit der Zeit nur stärker, so Obama. Inhaltlich steht natürlich die Wirtschaftskrise im Vordergrund. Beide Regierungschefs sehen sich in unterschiedlicher Ausgangslage. Als Präsident ist Obama neu im Amt. Fehler der Vergangenheit können ihm nur schwer angelastet werden. Zudem ist er, anders als der britische Premier und langjährige ehemalige Schatzkanzler, beliebt im Volk. Gordon Brown arbeitet an den Vorbereitungen für den G20-Gipfel am 2. April in London. Eine gemeinsame Position von Briten und Amerikanern dort ist für ihn Voraussetzung für einen Erfolg. Beide Politiker haben staatliche Konjunkturprogramme gegen eine konservative Opposition durchgesetzt. Jetzt plädiert Brown für einen globalen New Deal, eine Neuordnung des Finanzsystems. Die Möglichkeit dazu sei in den nächsten Monaten gegeben, so der Premierminister. There is the possibility in the next few months of a global New Deal that will involve all the countries of the world in sorting out and cleaning up the banking system. Die konkrete Ausgestaltung der angestrebten neuen Regeln steht noch aus. Barack Obama hatte den G20-Gipfel in Washington Ende vergangenen Jahres bewusst gemieden, obwohl schon gewählt fiel das Treffen noch in die Amtszeit von George Bush. Der amerikanische Präsident nutzte die Gelegenheit des gemeinsamen Presseauftritts mit Gordon Brown, um auf Spekulationen über das geplante amerikanische Raketenabwehrsystem in Osteuropa einzugehen. Einem Bericht der New York Times zufolge hat Präsident Obama Moskau einen Verzicht auf das System angeboten für eine Unterstützung Moskaus im Streit mit dem Iran. Von einem Tauschgeschäft könne keine Rede sein, so Obama jetzt zu Journalisten im Weißen Haus. Ich habe in dem Brief lediglich hervorgehoben, dass in dem Maße, wie es uns gelingt, die atomare Bewaffnung Irans zu verhindern, die Notwendigkeit eines Abwehrsystems sinkt. Insofern sei der Inhalt des Briefes nicht korrekt wiedergegeben worden, fügte der Präsident hinzu. Am Freitag treffen sich die Außenminister beider Länder, Hillary Clinton und Sergei Lavrov, in Genf.